1. Dies ist das Wort des Herrn, das Jeremiah angesichts der Schweren der Empfing, die das Land heimsucht. 2. Jude trauerten sein Stadt tieferfallen in tief niedergeschlagenheit, die Menschen sitzen verzweifelten Boden, waren das Klageschrei aus Jerusalem zum Himmel aufsteigt. 3. Die wohlhabenden Bürger schicken ihr Diener aus, Wasser zu holen, doch in den Zistenen finden sie nichts vor, enttäuschten beschamt kehren sie mit leeren Gefassen zurück und verhallen ihr Gesichter. 4. Das im ganzen Land nicht mehr geregnet hat, ist der Ackerboden hart und rissig geworden, was die Bauern in tief Bestürzung versetzt und sie ihr Haupte verhallen last. 5. Sogar die Hirschkuh auf dem Feldverlust a Nugeberins Jungs, weil es keinele Grüns Grammer gibt, das sie ernaren konnte. 6. Die Wildseil stehen auf den Kahlen Hügeln und Schnappenweiche Karlinack Luft, ihr Organ wer den Trub, die Nirgendwo mehr Pflanzen wachsen. 7. Obwohl unsere Missetaten gegen uns Ossigen, bitten wir dich, Herr, deines Namens willen einzugreifen, den unsere Ubertretungen sind zahlreich und wir haben gegen dich gesündigt. 8. Du bist die Hoffnung Israels und sein Retter in Zeiten der Not, warum verholst du dich wie ein Fremder im Land oder wie ein Reisender, der ne für ein Nacht sein Zelt aufschlägt? 9. Warum workst du wie ein Mann, der fassungslos ist, oder wie ein Krieger, der nicht helfen kann, obwohl du doch mitten unter uns bist und wir nach deinem Namen benannt sind? 10. Der Herr antwortet jedoch über dieses Volk, das sie liebten, zielos herzuwandern und ihr Fass nicht zurück zu halten, die Schalb hatte kein Wohlgefallen an ihnen und Word none ihr should bestrafen. 11. Daraufhin befahl mir der Herr, nicht lange für das wohligen dieses Volk zu bieten oder im Nade zu flehen. 12. Selbst wenn sie Farsen oder Brand und Spies ab verdarbringen, Word ich nicht auf a flehen horen, sondern sie durch das Schwert, durch Hunger und durch die Pest vernichten. 13. Ich entgegnet jedoch, ack, Herr, die Propheten verkunden ihnen standig, das sie Wederkrieg noch Hunger erleben werden, sondern dass du ihnen und diesem Ort dauerhaften Frieden schenken wirst. 14. Der Herr erwidert, dass dies Propheten in seinem Namen lügen verbreiten, die sie weder gesandt noch beauftragt habe, sie verkunden lediglich Falschwissen und den Betrug ihres eigenen Herzens. 15. Die Schalb erklärt der Herr, dass jene Propheten, die one seinen Auftrag Frieden versprechen, selbst durch das Schwert und den Hunger kommen werden, wo dem sie das Volk bewahrt glaubten. 16. Die Menschen, denen sie dies Lügen erzählten, werden tot in den Straßen Jerusalems liegen, one das jemand sie begrabt, waren ich die Konsequenzen ihrer Bosheit über sie ausgies. 17. Du sollst ihnen sagen, das mein Organ Tag und Nacht vertrennen überfließen, weil mein Volk durch ein schwer Katastrophe unheilbar verwundet und zerschlagen wird. 18. Wenn ich auf das Feld hinausgehe, sehe ich die Gefallenen des Kriegs, und wenn ich die Stadt betritt, begegne ich den Qualen des Hungers, sogar Propheten und Priesterinnen zielos her. 19. Hast du Judah etwa wohlstandig verwerfen oder empfindest du abschugigen Zion? Warum hast du uns so schwer geschlagen, dass kein Heiling möglich ist, obwohl wir auf Frieden und Besserung hofften? 20. Wir bekennen, Herr, unser eigen gottlosig Kiet so die should unser vorfahren, denn wir sind uns bewusst, dass wir gegen dich gesündigt haben. 21. Wirst uns nicht am deines Namens willen und entehe nicht den Thron deiner Herrlichkeit, gedenk deines Bands mit uns und lose in nicht auf. 22. Können etwa die Gottsen der Fremden Volke Regen bringen oder kann der Himmel von sich aus Schauer senden? Ne du, Herr, unser Gott, kannst dies tun, weshalb wir wolle Hoffnung auf dich warten.